Erster, sie brachten die Lade Gottes in das Zelt. David hatte dieses Zelt für sie gebaut. Sie gaben Gott Brandopfer und Friedensopfer. Zweiter, David beendete die Opfer für Gott. Dann segnete er das Volk im Namen des Herrn. Dritter, er gab jedem Mann und jeder Frau in Israel etwas zu essen. Jeder bekam Brot, Fleisch und einen Kuchen. Vierter, David wählte einige Leviten aus. Sie sollten vor der Lade des Herrn dienen. Sie sollten dem Gott Israels danken und ihn loben. Fünfter, Asaf war der Leiter. Sacharja war sein Helfer. Andere spielten Harfen und Zithern. Asaf schlug die Zimbeln. Sechster, die Priester Benaja und Jahasiel bliesen auf die Trompeten. Sie taten das vor der Lade mit Gottes Gesetz. Siebter, an diesem Tag gab David Asaf ein Lied. Asaf und seine Brüder sollten dem Herrn damit danken. Achter, dankt dem Herrn und ruft seinen Namen. Erzählt allen Völkern von seinen Taten. Neunter, singt Lieder für ihn. Erzählt von all seinen Wundern. Zehnter, freut euch über seinen heiligen Namen. Wer den Herrn sucht, soll im Herzen froh sein. Elfter, fragt nach dem Herrn und seiner Kraft. Sucht immer seine Nähe. Zwölfter, denkt an seine Wunder. Denkt an seine Zeichen und seine Worte. Dreizehnter, ihr seid Kinder Israels und Diener Gottes. Ihr seid Söhne von Jakob und Gottes Erwählte. Vierzehnter, er ist der Herr, unser Gott. Er richtet über die ganze Erde. Fünfzehnter, denkt immer an sein Versprechen. Er gab sein Wort für 1000 Generationen. Sechzehnter, er machte eine Abmachung mit Abraham. Er gab Isaak ein festes Versprechen. Siebzehnter, er gab dieses Gesetz auch Jakob. Es ist eine ewige Abmachung für Israel. Achtzehnter, er sagte, ich gebe dir das Land Kanaan. Es wird für immer euch gehören. Neunzehnter, damals wart ihr nur wenige Leute. Ihr wart Fremde in diesem Land. Zwanzigster, sie zogen von einem Volk zum anderen. Sie gingen von einem Land zum nächsten. 21. Gott ließ niemanden sie schlecht behandeln. Er bestrafte Könige wegen ihnen. 22. Er sagte, fasst meine Diener nicht an. Tut meinen Propheten nichts Böses. 23. Singt für den Herrn, alle Länder der Erde. Erzählt jeden Tag von seiner Hilfe. 24. Erzählt den anderen Völkern von seiner Ehre. Berichtet allen Menschen von seinen Wundern. 25. Der Herr ist groß und sehr berühmt. Er ist mächtiger als alle anderen Götter. 26. Die Götter der anderen Völker sind nur Puppen. Aber der Herr hat den Himmel gemacht. 27. Vor ihm sind Glanz und Hoheit. An seinem Ort sind Kraft und Freude. 28. Ihr Völker, gebt dem Herrn die Ehre. Gebt dem Herrn Ehre und Macht. 29. Ehrt den Namen des Herrn. Bringt Geschenke und kommt zu ihm. Betet ihn in seiner Heiligkeit an. 30. Alle Länder sollen vor ihm zittern. Er hat die Welt festgemacht. Sie wackelt nicht. 31. Der Himmel und die Erde sollen sich freuen. Die Völker sollen sagen, der Herr ist König. 32. Das Meer und alles darin soll laut rufen. Die Felder und alles darauf sollen sich freuen. 33. Dann singen alle Bäume im Wald vor Freude. Denn der Herr kommt und richtet die Erde. 34. Dankt dem Herrn, denn er ist gut. Seine Liebe hört niemals auf. 35. Sagt, hilf uns, Gott. Rette uns und bring uns zusammen. Dann danken wir deinem heiligen Namen. 36. Lobt den Herrn, den Gott Israels. Er lebt für immer und ewig. Das ganze Volk sagte, Amen. 37. David ließ Asaf und seine Brüder dort. Sie dienten jeden Tag vor der Lade des Herrn. 38. Auch Obededom und seine 68 Brüder blieben dort. Hosa und Obededom waren die Wächter am Tor. 39. Der Priester Zadok und seine Brüder blieben in Gibeon. Dort stand das Zelt des Herrn. 40. Sie brachten dem Herrn jeden Morgen und Abend Opfer. Sie folgten allen Regeln im Gesetz des Herrn. 41. Heman und Jeduthun waren bei ihnen. Sie dankten dem Herrn für seine ewige Liebe. 42. Sie hatten Trompeten und Zimbeln für die Musik. Die Söhne von Jeduthun bewachten das Tor. 43. Danach gingen alle Leute nach Hause. David ging auch heim zu seiner Familie.